Wie kann ich auf den richtigen Weg kommen? Nur durch Jesus. Wenn du ihn in dein Leben aufnimmst, dann bist du auf diesem Weg.